Das ist es? Das ist es. Schwierig. Eigentlich steht fest, wenn ich die Wochenenden durchfahre, dann so. Ich scheiß auf die Stadt, ich scheiß auf den Verkehr, den Dreck, das Wetter, die Häuser, die Autos, alles. Ich mach meinen eigenen Film. Schon gut. Ein Fahrradkurier mit dem Sound der Väter. Was ist Tango? Ich häng mich an Mark. Letztes Wochenende war er der Fürst und er macht's gut. Er weiß, wo die Einschläge passieren. Letztes Wochenende, echt. Willst du es wissen? Aber ja. Also, wir haben uns zuerst mal bei mir getroffen. Freitagabend, das ist eine gute Zeit und wir haben Speed gezogen. Kam gut. Dann sind noch ein paar Leute gekommen und wir haben uns noch ein T-Shirt bemalt. Und dann los, Bahn fahren, immer auf die Gleise gucken und die richtige Mucke. Und immer auf die Gleise, bis man fast umfällt und gar nichts mehr erkennt. Wir sind dann zum Freund und da war richtig Party. Ja, voll gut. Julian, was tust du? Textest mit dem Proletariat und nervst nachher mit sozialen Ideen? Macht echt andere Erfahrungen bei seinem Job. Kennt die ganze Stadt und der Funk. Überleg mal, verbunden mit ein paar hundert anderen Kurieren. Nimm ihn nicht ernst. Er kennt die Partys und da ist er der Scout. Vom Rest der Welt weiß er nichts. Das ist Mark. Ich hab dich an deinem Fahrrad erkannt. Ist der blöd? Aber nein, er ist auf der Suche. Was denn für eine Suche? Er sucht nach einer Erklärung. Für was? Das sucht er auch. Was geht ab jetzt? Komme. Lauf, lauf, lauf. Ich lauf ja schon. Seh dich halt, es ist Freitag. Die Party beginnt. Ist das dein richtiger Name, Roy? Ich meine, wer heißt denn so? Er zum Beispiel. Ist das sicher? Ich meine, ist das vielleicht ein Künstlername oder ein Deckname oder so? Was denn für ein Deckname? Codename, Kennung, für seinen Job, was weiß ich. Ich kenne jedenfalls niemanden, der Roy heißt, keinen Deutschen. Ist der vielleicht kein Deutscher? Er ist Deutscher. Was hängst du dich da so rein? Hey, Moment mal, ich häng mich da nicht rein. Ist mir scheißegal, wie er heißt, richtig oder mit Deckname oder sonst wie. Echt, ist mir egal. Was sind die Zielkoordinaten? Das amerikanische Kaffeehaus, in dem die Frau arbeitet, die zu mir gehört, Schwarzer Adler. Fahr davon rechts. Aber das ist falsch. Es ist kürzer. Schwarzer Adler redet wirr, es ist der falsche Weg. Büffelhorn hat doch keine Ahnung, es ist der kürzere Weg. Was ist das? Der Weg zur Kraft. Reines Naturprodukt. Guarana für alle, bis dass ich Stopp sage. Mit Bananenmilch gemischt. Mhm. Hier riecht das. Für einen Zehner. Erste Sahne, korrekte Ware. Büffelhorn hat gut eingekauft. Aber der echte Weg ist der bessere Weg. Willst du wissen, was der richtige Weg ist? Der beste Weg ist der richtige. Arabische Glückskräuter, weißes Verrücktpulver, kleine Runde, mach immer so weiter, Tabletten. Und hier, an Essentankstelle, wir werden holen Frau und Nahrung, dann wir werden haben viel Spaß. Ich krieg die Pappe nicht runter. Wie kannst du das alles fressen? Erstens ist es umsonst, weil Stella es spendet und zweitens muss was rein. Nachher kriegst du für Tage nichts mehr runter, aber man braucht es eben. Es ist nicht zu essen. Tote Hühner mit Senfsoße. Ich werde daran ersticken. Du wirst es mögen. Was ist da drin? Ein Rätsel. Sie nennen es Pressfleisch. Und was pressen Sie rein? Wo nimmst du bloß die Zeit, dich mit all diesen Fragen zu quälen? Oh, Bimbo, gut essen. Hier, Deutschland, viel gut. Leute, geben essen, du essen von Schuh. Hey, nix, du nix wohl. Du nimmst Geschenk und noch Schuh. Ja. Geschenk, sonst freut böse. Ah, böse. Wenn Freund böse blüht, so hoch. Das reicht jetzt. Ey, weiße Frau auch böse. Weißer Mann, blöd. Oh, weiße Frau, wie schwarz im Mann. Wieg. Tschüss, raus hier. Wir sind Clansmen. Wir sind Clansmen. Was geht da ab, Stella? Ich muss sie hier rausholen, Mann. Das sind Tiere, Alter. Die haben keine Haare auf dem Kopf. Was hat das zu bedeuten? Ärger. Oder du holst sie da jetzt raus. Diplomatisch, schnell und leise. Schnauze! Jetzt ist Schluss hier. Lass sie in Ruhe. Ist sie der Kampfhund, Alter, oder was? Ja. Und meinst du nicht, du solltest lieber die Fresse halten? Nein. Bist du sicher? Ja, wie verdammt einfach deine Rätsel sind, Mann. Beantworte sie dir selbst. Lass sie in Ruhe. Ey, Mann. Du auch. Wichser. Linke Sau. Das sind Tiere. Büffelhorn ist ein großer Krieger. Er hat es ihnen gesagt. Ich habe es ihnen gesagt. Sie haben es dir dann gezeigt. Gib mir eine von den Flaschen. Oh, gut. Kannst du sie so halten? Ist das dein Ernst? Ja. Vielleicht fällst du mal an und wir versorgen die Wunden. Es sind keine Wunden, okay? Er fühlt keinen Schmerz. Es ist nichts. Ich weiß, er ist dein Held. Er hat schon gut was weggerüsselt. Halt an, ich will aussteigen. Hey, cool, ich bin okay. Alles unter Kontrolle. Es ist Wochenende und das ist gut und jetzt nicht den ganzen Scheiß. Okay, alles in Ordnung. Fahr langsam, dann ist alles in Ordnung. Du Arschloch! Sprichst du mit mir? Ich spreche mit dir. Was hast du mit dem Pressfleisch gemacht? Gewürzt. Was war da drin? Feinste Ware. Soll ich dir was sagen? Sag's nicht. Ich weiß es schon. Diesmal von der Seite. Sei froh, dass du mal was anderes erlebst als diesen Gesundheits-Zurück-zur-Natur-Mist. Das ist echt eine andere Erfahrung. Und Erfahrungen sind gut. Ich fass es nicht. Julian? Ja? Das änderst du nicht mehr. Außerdem... Außerdem? Du hältst es ja doch nicht durch. Du wirfst sowieso was ein. Ich hab meine Konsequenzen. Mhm. Bis du was brauchst. Ist doch jedes Mal so. Vergiss es. Ich pass auf dich auf, wenn du willst. Das ist voll nett. Heiratet ihr jetzt? Hältst du jetzt den Rand? Gibt's jetzt Ärger? Entspannst du dich jetzt? Wo fahren wir hin? Hat noch jemand Fragen? Ist das dein Blut? Wo fahren wir hin? Marc, ist das dein Blut? Wo ist Blut? Wo ist der Verbandskasten? Was ist denn das für eine Wumme? Legst du das weg? Wem gehört sie? Dein Ohr. Das Blut kommt aus deinem Ohr. Leg sie weg, Julian, verdammt. Halt an. Ist sie geladen? Gib sie jetzt her, Blödmann. Hier, bitteschön. Will sie gar nicht haben. Wieso hast du eine Waffe? Auch. Halt still. Ich muss es abtupfen. Willst du ein Pflaster oder soll ich dir den ganzen Kopf verbinden? Schienen. Du musst es schienen. Niemand schient mein Ohr, klar? Geht das überhaupt? Julian Sander, entspann dich, ja? Ich bin entspannt. Sie meint, du sollst Ruhe geben, keine Texte. Fertig. Du bist wieder gesund. 2 Stunden nichts essen und nicht aufregen. Fahren wir jetzt weiter. Ja! Hast du das gesehen? Da stand, ich werde eine Dose. Stand da? Hey, ehrlich. Die Kleinen helfen. Tortilla für Europa. Hightech-Schrott für Afrika. Europa ruft Amerika. Die Geschichte beschleunigt ihren Lauf und ich auch. Ich auch. Ich laufe nach Hause zu meinem Telefon. Hey, da ist es. War im Fernsehen. Ein Taschenzwerg mit Power bringt Bild und Ton und Wort. Das steht da ehrlich an einen lichten Ort. Wir lernen so ganz leicht, ganz leicht. Also ganz leicht. Wo fahren wir eigentlich hin? Wo fahren wir hin? We must drive home. Zum Land am Rande der Zeit, wo die... wie war das noch? Wo die Welt aus Steinen und Geistern ist. Die Berge. Ich hab's mir gedacht. Steine und Geister. Planetary Insects. Mit 100 Meter langen Joints. Man braucht ein Nachtsichtgerät. Wo fahren wir hin, Marc? Was träumst du? Julian, hey! Was? Was redest du? Ich lese. Was? Es steht alles da draußen, auf den großen Tafeln mit den schönen Menschen. Er liest dir die Plakate vor. Er ist ein verdammter Romantiker. Es steht alles geschrieben. Alles, wie man leben soll. Siehst du an? Wir müssen uns um ihn kümmern. Er ist okay, er liest die Reklame, das ist alles. Er glaubt sie. Dann glaubt er sie eben. Ich glaub sie auch. Und dir ging's wahrscheinlich besser, wenn du dich uns anschließt. Tu die Knarre endlich weg. Wieso hast du sowas? Tu sie weg. Es ist eine Leuchtspurknarre für Segelboote und da habe ich sie auch her. Hab sie einfach mitgenommen, als wir bei so einem Typen auf dem Boot waren. Irgendein Schwuler, der angegeben hat und so ein paar Leute kommen dann mit und dann ist Party. Die Tour funktioniert irgendwie. Einer bleibt, verstehst du? Und ich habe eben die Knarre mitgenommen. Reicht das? Aber ja. Wo fahren wir hin? Boing. Boom, tschak. Boing. Boom, tschak. Kannst du ein bisschen aufpassen? Boing. Sind wir hier richtig? Boing. Er hat nicht so die Peilung. Fängst du auch noch an? Ich pass auf. Boing. Vorsicht, glitschig. Boing. Hier sind überall Pfützen mit chemischen Abfällen, die den Asphalt aufweichen. Halt dich hinter mir. Boing. Boom, tschak. Was ist denn das hier? Die Abschussbasis. Von hier sind sie immer gestartet. Marc, ich muss nachladen. Boing. Hörst du? Wir sind Boing. Richtig. Boom, tschak. Kannst du dem Honey sagen, dass er jetzt Boing. Die Klappe hält? Hier ist die Partyzone, die echte, verstehst du? Boing. Nimm eine halbe Boing. E, dann ist der Rest klar. Kann ich was Speed nachlegen? Nein. Danke. Echt nett. Herein, herein. Sind wir hier richtig? Aber ja, der Tempel der Vernunft. Seid willkommen und bezahlt. Was geht denn ab? 10 Schleifen für die Love Parade, 10 Schleifen für die Technotrance. Gib mal 30 Eisen. Die Lady nicht. Sie ist mein Gast. Also 20. Alles klar? Alles klar, Mann. Und vergiss nicht, wo immer du hingehst, da bist du dann. Du musst dich auswechseln lassen. Dir fehlt die Peilung. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du? Was? Hast du das verstanden? Vergiss es, war ein Spackerspruch. Wer war denn das? Lovely Rita. Finstere-Type. Ja, er verkauft alte Ostverträge an die Skins. Und sie nehmen sie. Sie denken, dann haben sie was in der Hand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Willst du nicht mal die Klappe halten? Du hast ihn so draufgebracht. Was hast du ihm gegeben? Bloß eine. Kannst du dich um ihn kümmern? Ich such mal das Klo und werd was wegrüsseln. Essentankstelle. Anhalten, einkaufen. Du kriegst doch nichts runter, Mann. Wir fahren zu mir und machen mal eine Pause. Ich will duschen. Ausruhen, duschen, die nassen Klamotten aus. Fernsehen. Was wollte der Spacki von dir? Wer? Kid Paul. Was die Jungs wollen. Was wollen Jungs? Was die Jungs wollen. Sie sagen's nur nie. Das ist ja auch nicht so einfach. Weißt du, wie sie es früher gemacht haben? In den alten Zeiten? Du weißt das? Ja, in den Autokinos in Amerika. Wollt ihr das wissen? Na, zähl schon, los! Wisst ihr, warum sie diese großen Popcorn-Tüten hatten? Sie sind in die Autokinos gefahren, haben diese Tüten gekauft und den Film geguckt. Die Jungs die Tüten auf dem Schoß, die Mädchen auf dem Beifahrersitz und auch immer in die Tüte gegriffen. Bis sie plötzlich ein bisschen mehr in der Hand hatten. Oh, das ist bescheuert. Schmeckt dann aber schön süß. Was? Hey, Mädchen sind doch echt versaut. Hast du das gehört? Oh, Mann. Ich stell mir alles vor. Was? Alles. Was? Ob es auch mit Lakritz-Schneckentüten geht? Du zuerst? Du zuerst? Ich zuerst? Sie zuerst. Mädchen zuerst. Handtuch ist im braunen Schrank. Schminksachen? Ich schmink mich nicht. Deine Mutter tut es. Kann ich die Sachen benutzen? Puh, keine Ahnung. Machen Frauen sowas untereinander? Musst du wissen. Ob sie die Schminksachen benutzen darf? Hast du Ahnung von sowas? Ich meine, ist Frauen das heilig oder helfen sie sich damit immer aus, so wie mit Tampons? Mach mal Fernsehen an. Du bist ein echtes Unterhaltungstalent. Fernsehen, echt jetzt. Mach mal an. Wo ist denn die Fernbedienung? Moment mal. Ah, kenn ich. Alien. Da fliegen sie mit dem Raumschiff rum, kriegen Notsignal, landen auf einem völlig öden Planeten, um nachzusehen, finden aber nichts außer ein paar Eier. Und aus einem springt ein Ding, sowas wie Krebs und Flunder einen an und setzt sich auf sein Gesicht fest. Und sie bringen ihn zum Raumschiff zurück. Ach, ich kenne den Film. Dann mach weiter. Winnetou hat seinen Freund Old Shuhand wiedergesehen. Sein kenn ich. Altertumswissenschaftler haben an... Weiter, keine Talkshows. Character Recognition... Weiter. Im Vergleich zu weiter. Ist sie denn doch sachlich? Weiter. Meine Alten tun sich das am Wochenende immer an. Und am nächsten Tag wissen sie schon nicht mehr, worüber gequatscht wurde. Denken Sie wohl, was wir mit ihnen machen. Der ist gut. Sie essen sie. Und sie ist hey, der ist echt gut. Nochmal zurück. Ist der nicht. Das ist ein richtiger Scheißfilm. Außerdem kommt er alle drei Wochen. Blöder Bumsstreifen und nichts passiert. Eine Menge passiert. Eine Blondine trifft einen schmierigen Typen und sie sind ganz scharf aufeinander. Und er hat so Dinger drauf und fesselt sie und sie muss dabei beten und der bumst sie im Regen auf der Straße. Und das macht sie ganz nervös und verliebt und er verbindet ihr die Augen und sie machen es mit Honig und Marmelade und dann ist der Film aus. Nee, stimmt nicht. Sie findet plötzlich, dass er ihr Angst macht und wird wieder anständig. Und dann ist der Film aus. Es ist doch richtig scheiße. Du bist ja ein echter Romantiker. Mama im TV. Ist geil, wenn man Kabel hat, ne? Ich krieg's nicht. Und das merkst du voll. Ich weiß nie, was läuft. Das ist es. Vitale junge Männer, die am Wochenende Fernsehen. Stets auf den Punkt informiert. Wusstet ihr, dass die einzig und allein die Wahrheit berichten? War gut heiß die Dusche? Machst du den Kasten aus, ja? Was kannst du mit ihm abkarten? Ich geh jetzt. Julian, mach aus. Gleich, Moment noch. Es ist zu geil. Hey, mach wieder an. Nein. Stella und ihre stimmungsabschlachtende Mitternachtsshow. Baba. Wollen wir was rauchen? Immer. Du baust, ich mach Musik. Das war ein ganz irres Video. Ice-T kommentiert die Unruhen in L.A., steht in den Trümmern, Mütze auf und dicken Ring am Finger und weiß wieder voll Bescheid, was gesagt werden muss. Seine Gang, er ist mit einer Gang unterwegs, immer durch die Trümmer in den Straßen. In der Gang haben alle eine Knarre, richtig heftige Dinger und zeigen damit in der Gegend rum und in die Kamera, dass du dich voll bedroht fühlst. Und dazwischen immer Bilder, wie es wirklich war. Wie alles brennt, wie Leute derbe verprügelt werden, wie sie alle durchdrehen, wie sie in den Läden plündern. Alle gegen alle. Nicht so, wie man denkt, dass die Schwarzen die Weißen fertig machen, sich rächen oder so. Alle gegen alle. Unvorstellbar. Gib mal das Feuerzeug. Ich mach mal wieder an. Lass den Kasten aus. Das ist einfach zum Kotzen. Ich hab kein Kabel, verstehst du? Das ist jetzt die Gelegenheit, mich zu informieren. Julian. Echt jetzt? Ich erzähl dir alles. Was willst du wissen? Ja, toll, was soll ich denn jetzt sagen? Erzähl mir das Video von den Red Hot Chili Peppers, wo sie so Seidenklamotten anhaben und die engen Pullis und auf dem Felsen stehen. Das ist wirklich ein schönes Video. Weißt du auch, wieso? Wie kann ich denn das wissen? Ich habe nur ein paar Sekunden gesehen. Weil es von Liebe handelt. Und zwar richtig. Nicht blöde, sondern richtig. Was? Das, was du mir erzählen wolltest? Ich weiß nämlich immer noch nichts. Ich zeig's dir. Komm her. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, Das glaube ich. Ich nicht. Stirb jetzt nicht. Ich werd's versuchen. Lass mich an, schüchterner Junge. Deine Haare, sie riechen... Ja. Was ist das für ein Shampoo? Ich wasche sie mit Bier. Nein. Ja, es gibt nichts Besseres. Du, Wie machen wir das? Was? Loslassen und selbst ausziehen oder so bleiben und gegenseitig? Was schlägst du vor? Wir brauchen eine andere Idee. Was ist mit Mark? Bleib bei der Sache. Bleib bei der Sache, schüchterner Junge. Du bist schön. Du bist schön. Sei vorsichtig. Warte, ich helf dir. Komm näher. Komm näher. Was tue ich hier? Mark ist mein Freund. Mark. Du bist schön, schüchterner Junge. Und leicht zu verführen. Mark ist mein Freund. Du bist ein geiler Junge. Mark ist mein Freund. Du bist ein schöner Junge. Mark ist mein Freund. Du bist ein begabter Junge. Und Mark duscht. Der schöne Junge hat schöne Hände. Sie tun schöne Dinge. Ich führe Marks besten Freund. Wenn er sein Freund ist, dann lässt er das nicht zu. Komm näher. Er lässt es aber zu. Er verführt mich. Ja, gut. Ich habe angefangen. Aber jetzt ist er das Werk. Wenn er anständig wäre, würde er das nicht machen. Und wenn ich anständig wäre, würde ich es ihm verbieten. Es ist nicht fair. Nicht fair. Wir müssen damit aufhören. Hör bloß nicht auf mich. Du bist ein schöner Junge, schüchterner Junge. Wir lieben uns. Wir vögeln. Wir tun's. Mark, was ist los? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Oh, diese Sau. Die Dusche. Warte. Warte. Hey, schüchterner Junge, wir müssen aufstehen. Hä? I wanna do it again. Du musst auf mich hören. Wanna do it again. Ich werde mir alles merken. Was? Was du getan hast. I wanna do it again. Hör auf damit. Wanna do it again. Du hörst sofort auf damit. Hör auf. Ich höre ja schon auf. Was ist so schlimm daran? Das klingt wie Aphasie. Wie was? Ach, vergiss es. Was ist das? Ich würde es gern wissen. Komm, steh auf. Brauchst du noch Speed? Hab dich. Hattest nicht, Julian. Bring nicht alles durcheinander. Wanna do it again. Komm näher. Komm näher. Du bist schön, schüchterner Junge. Und leicht zu verführen. Echt scheiße finde ich das. Wieso müssen Mädchen einen immer verarschen? Kannst du mir das sagen? Niemand verarscht dich. Du verstehst es nicht. Klar, ich verstehe es nicht. Vielleicht kannst du es mir erklären, Julian. Fickt sie gut? Hör auf damit. Was sagst du? Kann sie? Sind ihre Titten okay? Mark. Hat sie dir den Schwanz gelutscht? Du bist wirklich ein Arsch. Ich war duschen. Ich bin der Arsch. Julian. Lass ihn in Ruhe. Oh, scheiße. Ah. Lass ihn fahren. Julian, fahr du. Er hat keinen Führerschein. Lass ihn stehen, ich will überleben. Gibt es noch was ich entscheiden darf? Irgendwas? Warte, dein Ohr, du blutest wieder. Ist mir scheißegal. Scheiße! Halt still, ruhig, ganz vorsichtig. Kannst du mich hören? Ich liebe dich. Ist gut. Mach das Blut weg und lass den Rest. Keine Lügen in mein Ohr. Es hat Probleme genug. Texte ihn mit dem Schrott voll, er wird es glauben. Du bist ein kleiner Junge. Und du bist eine blöde Fotze. Das tun Jungs am zweitliebsten, nicht? Wenn du so drauf kommst, kannst du mich auch gleich verprügeln. Das ist dasselbe. Was bist du bloß für eine Kitschkuh? Prima, ganz toll. Haltet jetzt das Maul! Ach, der kleine Ficker hat auch was zu sagen, ja? Du sollst das Maul halten! Ist ja schon gut, schon gut. Wir rauchen ein und die Sache ist erledigt. Die Sache ist nicht erledigt. Das kann man sich nämlich nicht mit anhören. Es ist zu kacke. Und es bringt nichts, weißt du, nichts. Du weißt das. Ich weiß das. Und weißt du, es ist echt daneben, sie zu bepöbeln. Ganz schlecht. Soll ich auf ihn hören? Kannst du's? Du kannst jedenfalls nicht Frieden machen, hä? Was ist jetzt schon wieder? Jetzt ist endgültig Schnauze halten. Jetzt. Jetzt klappt's. Sie ist tot, arme Karre. Lass mal noch was ziehen. Und die Wumme weg. Rechte oder linke Tasche? Weg. Hosenscheißer. Ach komm, hör jetzt auf. Warum hast du es gemacht? Es ist Liebe, Mann. Da machst du nix. Was bist du eigentlich für ein Arschloch? Jetzt hör auf damit. Bist du völlig verblödet? Scheiße, was soll das? Was ist los mit dir? Wie bist du denn drauf, Mann? Sag was! Lass uns hier verschwinden! Er sagt nichts. Er denkt, er ist Dirty Harry und völlig cool. Da kam Scheiße raus. Du hast die nicht alle, weißt du das? Was ist denn das für ein Argument? Aus dir kommt auch Scheiße raus. Bin ich der Nächste? Knallst du mich jetzt ab? Du bist echt nicht ganz dicht. Reg dich mal wieder ab. Es ist nur ein verblödeter Lautsprecher. Was ist schon dabei? Gib mir die Knarre, ja? So machen sie das im Film, wenn sie einem helfen wollen, der verwirrt ist. Gib sie her. Das hier ist kein Film. Hat dir das noch nie jemand gesagt? Gib sie mir einfach, okay? Nein. Und jetzt haben wir genug darüber geredet. Wir sind da. Was schleppe ich die Missgeburten mit mir rum? Wieso tue ich mir das an, Mumu? Me, I'm the teenage mistake of my mother. Papa, he left us. Das ist Liebe, Mann, da machst du nix. Das muss man sich vorstellen, Mumu, hörst du mich? Sie machen Liebe, kommt einfach alle in die Partyzone und machen Liebe. Das Leben ist schön. Sie machen nicht Liebe, sie paaren sich wie Ferkel. Ist ja auch scheißegal. Ich hab mein Herz da reingehängt, Mumu, hörst du? Das ist immer falsch, immer falsch. Fire, walk with me. Verdammte Scheiße, bist du total bescheuert? Mark, komm mit, wir müssen hier verschwinden. Stella! Warte, Mark, komm. Hau ab, er liebt dich. Hör auf damit und komm. Wie lange brennt dein Auto? 10 Minuten? Ach, du bist echt nicht dicht. Ich werde es zu Ende ansehen. Ich gehe, Mark. Ich gehe jetzt. Ich sag's dir nicht nochmal. Ich lass dich hier stehen. Verdammt, komm jetzt! Töne aus der Uferwerft. Und wenn du kalt bist, dann ist es erledigt. Zu Ende. Mumu, hörst du? Dann ist wieder Ruhe im Rechner. Ich will zurück in den weißen Raum. Ein Stuhl, ein Tisch, ein Fenster, zu Hause sein. Der Sound, wenn zwei U-Boote in 6000 Meter Tiefe zusammenstoßen, in Zeitlupe. Die Straßenlampen des Chaos. Erzündete Autos an, um in der Nacht besser sehen zu können. Ganze Alleen brennender Autowracks säumten seinen Weg. Mach Licht, Vater, sagte er, und es brannte. Er reinigte die Städte. Zeit zu gehen. Sie konnten ihn nicht kriegen. Er war nicht zu besiegen. Da sind Glatzen. Ich werde ihnen den Arsch aufreißen. Sie werden leuchten, für kurze Zeit. Sie werden spüren, wie es ist, in Angst leben zu müssen, Mumu. Ich werde es tun. Hey, du. Was ist? Was ist los, du rote Socke? Darf ich dir die Nase wegtreten? Ja, komm doch her, du blöde was? Schwein, du. Du willst mir die Nase alte wegtreten? Drecksau. Ah, hey, komm! Schwein, du! Drecksau! Ja! Zeigen wir es dir. Deutschen verprügeln, wisst ihr? Hallo? Ja? Mark Bender, liegt er hier? Einen Moment, bitte. Wie war der Name? Mark Bender. Ja, Unfallaufnahme. Können wir zu ihm? Nein, er ist ohne Bewusstsein. Was? Ich meine, was ist passiert? Sind Sie verwandt? Was? Sind Sie eine Verwandte? Seine Schwester? Er ist mein Freund. Ach, warten Sie hier, ich werde nachsehen. Bewusstlos. Ich hab's gehört. Wir hätten ihn nicht allein lassen dürfen. Wir haben es aber getan. Wir hätten es aber nicht tun dürfen, weil ihm jetzt was passiert ist. Er ist hier, weil ihm was passiert ist. Ja, cool. Du bist mal wieder ganz cool. Wenn er verletzt ist, wenn er vielleicht nicht mehr... Nicht mehr was? Ich weiß nicht. Irgendwas Furchtbares. Nicht mehr sehen kann oder gehen. Oh Gott. Hey, beruhig dich mal wieder. Lass mal ganz cool bleiben, bis wir was wissen. Sie geht ja nachsehen. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie das ist, wenn du behindert wärst? Ich denke mal, ich bin behindert. Ich meine richtig. Wenn du blind wärst, was würdest du dann machen? Besser hören oder mich umbringen. Selbstmord? Nee, nicht bei blind sein. Wenn man nicht hören kann, ist viel ätzender. Das muss richtig scheiße sein. Und jetzt hör auf mit sowas. Lass mal abwarten, was los ist. Könntest du jemanden lieben, der behindert ist? Können wir damit aufhören? Könntest du? Woher soll ich das wissen? Ich kenne mich nicht aus mit sowas. Gib eine Kippe. Das ist ein Krankenhaus. Rauchenverbot. Der Mann da vorne. Siehst du den? Ja. Was tut er? Er raucht. Also? Er hat eine Sondererlaubnis. Stell's dir einfach vor. Stell dir vor, jemand, den du magst, ist behindert. Könntest du ihn lieben? Proben wir den Ernstfall? Fräulein? Ja? Ihr Freund wird gerade verarztet. Wir werden ihn ein paar Tage hier behalten. Mein Alter ist Alkoholiker. Ist das auch eine Behinderung? Ist es schlimm? Er hat ziemlich was abbekommen. Muss sich ganz schön geprügelt haben. Zwei Brüche, mittlere Gehirnerschütterung, Prellung. Innere Verletzung scheint er nicht zu haben. Aber ganz sicher ist das noch nicht. Kann ich ihn den besuchen? Kann ich nämlich nicht. Ab morgen. Wenn einer ein Arsch ist, ist es auch egal, was er kann oder nicht oder ob was fehlt. Und wenn einer ein Arsch ist, dann ist er immer ein. Hi. Oh, alles cool. Alles P. Ich hatte eine geile Sache. Ich musste einen Brief abholen. Komm da an, steht der Typ schon in der Tür und textet mich voll. Ich soll ihn persönlich abgeben. Das ist mein Job, sage ich. Nein, sagt er. Ich soll so lange klingeln, bis sie aufmacht. Auf keinen Fall in den Briefkasten werfen. Abgeben und sagen, sie soll ihn lesen. Das wäre wichtig. Gut, sage ich. Wird erledigt. Der Typ gibt mir 50 Kracher und sagt, das ist okay. Aber ich soll es so machen, wie er gesagt hat. 50 Kracher. Ich zu der Lady musste echt lange klingeln. Ich dachte schon, sie ist nicht da. Aber dann macht sie auf und ist sauer. Ich sage, ich tue meinen Job und der Job ist, den Brief abzugeben. Sie nimmt ihn, sieht ihn an und schreibt Arschloch auf den Umschlag. Dann gibt sie mir den Brief wieder und meint, ich soll ihn zurückgeben. Er bezahlt. Ich zurück, der Typ völlig fertig. Fragt mich pausenlos, was sie gesagt hat und ob sie wütend war und ob sie nicht schön sei. Sie war aber echt Modell, Alter. Er schreibt auf den Umschlag, bitte mach auf und 150 Ausrufezeichen dahinter und schickt mich wieder hin. 50 Kracher, Mann, zum Zweiten. Ich hin und sie schreibt Nein auf den Umschlag und schickt mich wieder zurück. Jetzt er wieder, schreibt die ganze Rückseite voll, voll das Gesülze. 50 Kracher zum Dritten. Geil, und? Sie wollte immer noch nicht, hat mich zurückgeschickt. Der Typ war nicht mehr da, hat jedenfalls nicht mehr aufgemacht. Ich keine Ahnung, was ich machen soll, hatte dann voll das Mitleid und bin wieder zu ihr. Hab ihr gesagt, dass er nicht aufgemacht hat. Und sie voll in Sorge, nimmt den Brief, springt in ihr Auto und donnert los. Voll das Drama. Und bei dir? Zuerst war geil, dann nicht mehr und dann wieder. Erzähl. Ja, wir sind los, hast du ja noch mitgekriegt. Und dann Stella abholen. Und da gab's schon direkt Ärger mit ein paar Skins und Mark hat ihnen Licht ans Rad gemacht und sich eine gefangen. War aber nicht richtig schlimm. Und dann sind wir weiter und ich mag, dass er mir was reingeschoben hat. War voll gut, echt starke Hallus. Und dann sind wir zu einer Trance-Party gefahren. Voll die Abbruchgegend, alte Raketen und Panzerschrott und so. Und mittendrin Party und ich war voll drauf und dachte immer, wir sind falsch. Und dann abtanzen. Dann sind wir zu Mark gefahren, bisschen Fernsehen und duschen. Und dann kam Stella und wollte kuscheln. Ich muss sagen, Sex auf Ecstasy ist schon echt irre. Und dann kam Mark und hat gepeilt, was los ist und hat's nicht gepackt. Wir sind dann wieder los und er voll sauer und die Karre ist auch verreckt. Wir haben fast noch einen Unfall gebaut und sind dann mit der Bahn weiter. Und er ist richtig durchgedreht, hat mit der Knarre den Lautsprecher abgeballert und war ganz schräg drauf. Später hat er dann noch ein Auto in Brand geschossen und da hatte ich erstmal die Schnauze voll und bin abgehauen. Und Stella mit. Und als wir ein Stück weg waren, haben wir noch eine Explosion gehört und sind zurück. Er lag auf der Straße, voll Blut überall und war heftig verprügelt worden. Krankenwagen gerufen und die haben ihn ins Krankenhaus gefahren. Wir mussten so hin, konnten uns nicht mitnehmen, haben sie gesagt. Wir also hin, voll die Sorgen gemacht. War aber nicht so schlimm. Ich meine, war schlimm genug. Er hat sich mit ein paar Skins angelegt und die haben ihn gut fertig gemacht. Mark ist noch im Krankenhaus, musste da bleiben. Für den war das Wochenende gelaufen. Stella und ich sind dann zu ihr nach Hause. Ich bin später nochmal zu Mark ins Krankenhaus und alles klar gemacht, dass wir keinen Stress haben wegen der Sache mit Stella und so. Er war schon wieder völlig cool. Er ist echt ein Genie und sowas, hat ihr alles verziehen und mir auch. Ich bin dann zurück zu Stella, habe noch einen Joint geraucht, um wieder runterzukommen. Und dann war auch schon wieder Montag. Aber der eigentliche Hammer war bei ihr zu Hause. Was? Ich darf's nicht sagen. Was hat sie denn noch drauf? Sie ist fast eine Göttin. Junge, Junge. Nein, Alter, anders. Ganz anders. Erzähl. Ach, es ist keine coole Geschichte, verstehst du? Sie ist echt... Also traurig, so wie bei Helden wie im Film, wo du heulen musst und so. Wo einer krank ist oder behindert, kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du nicht sprechen kannst? Ich kann die Klappe halten. Nein, wenn du das nicht mehr kannst. Wenn dein Sprachzentrum nicht mehr funktioniert. Im Hirn, meine ich. Wenn du nicht mehr sprechen kannst eben. Hört sich scheiße an. Nein, es ist traurig. Hey. Hey, König. Du hättest mich abholen können. Wir gehen auf die gleiche Schule, weißt du das? Hab verstanden. Gehört ist noch nicht verstanden. Erster Lehrsatz der Lernpsychologie. Ich hab's verstanden. Verstanden ist noch nicht akzeptiert. Ich akzeptier's. Akzeptiert ist noch nicht ausgeführt. Ich werd's tun. Ausgeführt ist noch nicht beibehalten. Ich werd's immer wieder tun. Wanna do it again, wanna do it again, wanna do it again, wanna do it again, wanna do it again.